Schüttern, bewegt die Hüfte, bewegt den Arsch, da geht noch was. Seine Schüttern, bewegt die Hüfte, bewegt den Arsch, da geht noch was. Komm, lass uns tanzen, tanzen, tanzen, alleine tanzen. Tanzen.